Die empirischen Untersuchungen von Peoples und Co. untermauern es. Animistische Vorstellungen, die Annahme vieler nicht sinnlich fassbarer Akteure, stehen am Anfang und stellen das Religiöse, besser gesagt das spirituelle Substrat in allen Menschen dar. Wir können also in Erinnerung an Laszlo Vajda konstatieren, dass einzelne schamanische Komponenten bis tief in die Anfänge der menschlichen Evolution zurückreichen. Schamanismus als solcher ist jedoch keine Universalie, also kein Grundphänomen menschlicher Natur, sondern das Produkt ebenso spezifischer wie vielfältiger kultureller Vorgänge. Es wird auch schon im Eiszeitalter immer mal wieder unter besonderen Bedingungen Schamanen gegeben haben. Regelhaft aber können wir sie uns erst im Mesolithikum, dem Zeitalter der ersten Professionen, vorstellen. Da formt sich Schamanismus als kultureller Komplex, der in den Zeiten danach immer vielfältigere Ausformungen und Spezialisierungen erleben wird. Weil die animistischen Grundlagen der menschlichen Natur wie einzelne Prinzipien der kulturellen Evolution überall gleich sind, entstanden an vielen verschiedenen Orten, unabhängig voneinander, solche schamanischen Komplexe in großer Vielfalt. Sie überlebten insbesondere dort, wo sich keine Staaten ausbildeten, denn diese setzten auf götterbasierte Herrschaftsreligion als zentrale Säule der Macht und neigen dazu, Konkurrenz zu eliminieren. Wir haben nun die für uns wesentlichen Prinzipien jener evolutionären Grundausstattung skizziert, die alle Menschen teilen, und werden das in den nächsten Kapiteln mit Leben füllen, um dem näher zu kommen, was jene Dame aus Bad Dürrenberg einst ausgezeichnet haben mag.